willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 52 2014, die letzte Folge im Jahr 2014, ja, herzlich willkommen und die Folge wird kurz, sehr kurz wahrscheinlich, oder nicht, nachdem was mir noch am Ende zu dem Thema des Jahres so alles einfällt, ja, die Woche über natürlich ganz klar, wenig los. Ich habe also in keiner Woche weniger News-Nachrichten hier, also Nachrichten gesehen hier im Computerbereich wie diese Woche. Ja. Naja, ist ja aber auch anzunehmen klar. Ich meine, Weihnachten, ja, jetzt haben wir zwei Tage mal Werktage, aber dann geht's schon wieder rund, ja. Und deswegen ist ja klar, nicht viel los, Leute sind in Urlaub, auch Journalisten wollen ja mal Urlaub machen, ja, mal ein gutes Buch lesen vielleicht, ja? Nicht immer nur das, was man selbst schreibt. Ja? E-Books sollten die allerdings deswegen nicht lesen, so sagt jedenfalls mal so ein Arzt, ja, oder, ja, eine Studie besagt das, ja, wenn man die auch in Auftrag gegeben hat, ja. Das berichten auch dann eben die Wissenschaftler im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Science, ja. So im Geiste von Weihnachten noch so, also so die Nachwirkungen würde ich mal zu diesem zu dieser Studie einfach mal sagen, Humbug, ja. Aber Weihnachten ist schon vorbei, deswegen kann man es nicht so leicht abtun. Was war das Problem bei der Studie? Also der höhere Blauanteil bei der Hintergrundbeleuchtung von E-Book-Readern. Ja, ein höherer Blauanteil als zum Beispiel einer Nachttischlampe. Das soll also möglicherweise Folgen haben. Ja, der Körper wird dadurch erst später müde und weniger Schlafhormone werden freigesetzt, ja, und dadurch drohten eben gesundheitliche Schäden. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Also, erstmal, wie sieht denn die Nachttischlampe von jemand aus? Standard irgendwie? Nein. Es gibt nicht etwa hunderte verschiedene Arten von Nachttischlampen, auch mit blauer LED-Beleuchtung, also mit diesem sogenannten höheren Blauanteil. Es ist schon weißes Licht, aber eben mit LEDs, und da ist der Blauanteil halt eben öfters mal höher. Genau wie die Beleuchtung an sich im Zimmer schon mal ist. Ja, ich meine, das würde dann ja auch zählen, wenn man zum Beispiel mit einer LED-Lampe ein Buch liest. Was allerdings wiederum für die Augen scheinbar ganz gut ist, denn das LED-Licht ist ja sehr scharf, ja, wenn ich das mal verallgemeinert sagen darf. Das heißt, da kann man sehr viel besser lesen als mit einer normalen Funzel. Ja. Also das ist einmal die Geschichte, ob es da einen Unterschied gibt, ja. Das andere ist natürlich klar, die Sache stimmt. Ja, man soll ja möglichst dunkel schlafen, damit Melatonin im Schlaf freigesetzt werden kann. Aber das sollte ja eigentlich nicht beim Lesen freigesetzt werden. In der Tat ist es nämlich so, dass auch schon geringe Mengen Licht, ganz geringe Mengen Licht dazu führen, dass die Melatoninproduktion im Körper eingestellt wird. Da ist der höhere Blauanteil eigentlich nicht mehr relevant. Wer liest, hat Licht an. Wer Licht anhat, sollte nicht schlafen. Und wer Licht anhat, der verhindert eben auch diese Bildung von dem Hormon Melatonin. Ja, ganz einfach. Also ich weiß nicht, wer diese Studie hier in Auftrag gegeben hat, hört sich fast so an, als ob sie Printmedien gewesen wären, ja. Also ich halte es für Unsinn, und es wird hier auch am Schluss dann wieder einen Haufen Angst gemacht. Mal davon abgesehen, dass es auch viele E-Book-Reader gibt, die gar keine Hintergrundbeleuchtung haben. Das sind noch immer noch die meisten. Und zusätzlich, dass eben auch viel an Handys und Tablets gelesen wird. Und wie es da aussieht, ja, wird zumindest mal in dieser Studie nicht untersucht. Also wie auch immer. Ja, entweder heißt es gar nicht mehr lesen vom Schlafengehen, sondern sofort Licht aus. Ja, und dann jetzt vielleicht etwas besser mit dem Schlaf. Ja. Oder aber, egal was man liest. Ja. So sieht es aus. Humbug! Humbug! Also manche Studien sind echt, also da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ja. Aber noch mehr mit dem Kopf schütteln konnte man die weitere Entwicklung bei der Sache mit dem Film The Interview. Ja, angeblich ist, oder was das angeblich, das Internet in Nordkorea ist ja ausgefallen, ne? Und angeblich war das ein Gegenschlag der USA als Antwort auf den Hack. Ja, man hat sich da auf den Sony-Hack, ja, hat sich da bedeckt gehalten, hat gesagt, manche Aktionen, manche Reaktionen der USA sind öffentlich und manche laufen im Verborgenen. Mehr hat man dazu nicht gesagt. Gut. Sehr schön. The Interview, so heißt der Streifen, ja, der kommt jetzt doch in die Kinos. Ja, einige besonders patriotische Kinos, unabhängig, glaube ich, die haben da jetzt also den Streifen reingebracht. Die Rede von Obama hat also ein Signal gesetzt für die Betreiber. Auch Google hat es angeboten zum Streaming in den USA und Kanada. Lange später ist dann auch Apple nachgezogen für im iTunes Store. Somit kann man also The Interview schauen. Und ja, was ich befürchtet habe, ja, mal ganz abgesehen von dieser ganzen Vorgeschichte, hat der Film natürlich deswegen jetzt einen riesen Bekanntheitsgrad. Aber wie ich befürchtet habe, lautet eigentlich das Fazit von den meisten Filmkritikern einfach Schrott. Schrott. Billiger Mist. So sieht es aus. Ich habe, wie gesagt, nichts anderes erwartet bei der Storyline. Popcorn-Kino. Da muss es aber schon sehr gut sein, das Popcorn, dass man da die Zeit durchhält für den Film offenbar. Und nun ja, gut, was soll's, ja? Das einzige Argument eigentlich am Schluss, den Film zu schauen, ist eigentlich, dass man eben da die Meinungsfreiheit, ja, verteidigt. Ob das dann Sinn macht oder nicht, wenn dadurch ein Film, der es nicht verdient hat, so ein Aufsehen zu erregen, dann eben viel einspielt oder nicht. Das mag ich dahingestellt sein lassen mal. Aber gut, okay. Sonstiges Argument scheint es für die meisten Kritiker nicht zu geben. Hanebüchene Sachen, CIA-Uhren, die in einer stillgelegten Mine beispielsweise GPS-Empfang haben, ja, die könnte man mal geben, ja, als Geocacher hat man dann immer mehr Empfang, wenn das Wetter schlecht ist und der Wald dicht, ja, da muss man schon mal mit einer Genauigkeit von 25 bis 30 Meter sich zufrieden geben, ja, und wenn man in der Brücke durchläuft, ist gleich gar nichts mehr. Ist ja logisch, braucht eine sichtbare Verbindung zum Himmel. Aber es geht ja alles, ja, die GPS-Satelliten wurden offenbar extra für diese CIA-Uhren, ja, dann nochmal verstärkt. Witz, komm raus. Aber gut. Film, Musikauswahl, lachhaft. Übrigens wurde Sony verklagt bereits von einem Label. einem nordkoreanischen, Entschuldigung, nicht nordkoreanischen, einem koreanischen Label, also davon labelt, davon also davon ausgegangen, dass es ein südkoreanisches Label war. Wenn es heißt Korea, dann wird ja im Westen immer nur von Südkorea gesprochen, als ob Nordkorea nicht dazugehören würde. Na gut, auch das lassen wir mal dahingestellt sein. Und weil Sony eben hier diese Musik illegal ohne Genehmigung verwendet hat. Es handelt sich dabei um einen koreanischen Popsong. Ja, es fehlt bloß noch, dass das Gangnam Style ist. Ne? Nein, das wäre bestimmt genannt worden. Ja, so sieht's aus. Handlung mau, Effekte, naja, unnötiges Gesplatter, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie Splatter-Fans zu dem Film raten könnte. Ja. Und wie schreibt hier die Kritik bei Heise? Das Beste kommt zum Schluss, der Nachspann. Ja. Super. Das sagt ja eigentlich alles. Und ja, gut, ne? Also lachhaft in jeder Hinsicht. Der Hack ist lachhaft, die Beschuldigungen sind lachhaft, ohne Beweise übrigens immer noch, ja, konnte nichts bewiesen werden. Man hat wieder einen Schuldigen gesucht und gefunden. Der Film ist auch lachhaft. Allerdings nicht so, es ist ja eine Komödie, wäre ja gut, wenn der Film lachhaft wäre, ja. Allerdings nicht so lachhaft, wie es eigentlich wohl sein sollte. Ne? Naja, gut. Lachhaft, ja, war auch der Streik bei Amazon. Ja, hab's auch da schon mal angedeutet und wie erwartet, Amazon hatte keine Probleme, ja. Es gab genug Leute, die haben 23 bestellt und 24 wurde geliefert bis mittags. Wahnsinn. Und dafür gibt's aber 10 Millionen neue Prime-Abonnenten, ja, weltweit, damit ein neuer Rekord. So sieht es aus, also statt harte Einschnitte durch die Verdi-Streikaktion, ja, gibt's 10 Millionen neue Prime-Abonnenten. Juhu, sagt der Amazon und weiter so. Ganz einfach. Ja. Warum die Pakete etc. dann doch auch pünktlich ankamen, das weiß ich nicht. Amazon hat ja nicht nur Lagerstätten in Deutschland, sondern auch in angrenzenden Staaten. Von daher kann natürlich sein, dass ein Teil auch der Kapazität eben von anderen Staaten quasi angeliefert wurden. Ja, das dürfte eigentlich klar sein, dass es so passiert. Das war auch von vornherein klar und das habe ich auch gesagt. Wenn man denkt, im Wirtschaftsstandort Deutschland hier sowas machen zu müssen, ungerechtfertigt meiner Meinung nach, weil der Logistiktarif ist in Ordnung und der ist auch bei Amazon schon im oberen Bereich. Da gibt's also Logistikmitarbeiter, die wären froh und glücklich, wenn sie das verdienen würden, was ein Amazon-Logistikmitarbeiter verdient. Das war von Anfang an klar, dass, falls es wirklich notwendig wäre, dann eben auch die Lagerstätten von anderen angrenzenden Staaten genutzt werden können. Ja, und das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland eben ganz, ganz schlecht. Und wenn das wirklich Auswirkungen hätte, dann würd's einfach nur dahingehend enden, dass weniger Menschen in Deutschland arbeiten. Stattdessen dann eben vielleicht mehr in den angrenzenden Staaten. Tja, so ist das nun mal. Da muss man aufpassen, wenn man Forderungen stellt, wenn die nicht auch Hand und Fuß haben, dann kann es kritisch werden. Außerdem ist die Zahl von 2000 Mitarbeitern, die hier gestreikt hätten, nicht nur fraglich, sondern selbst wenn die stimmen würde, auch nicht besonders ermutigend. Und so lief das dann das Ganze ab. Natürlich sagt Verdi, ja, der Erfolg war deutlich, der Versandhändler wäre empfindlich getroffen worden. Ja, sehr empfindlich, 10 Millionen neue Prime-Kunden. Lieferung kam rechtzeitig an. Ja, ich weiß nicht, wem ich da danken muss, dass die Sachen auch rechtzeitig angekommen sind. Auf jeden Fall Dänisch, der dafür verantwortlich ist, herzlichen Dank. Und Stinkenfinger kriegt die Verdi gezeigt, die nämlich nicht haben wollte, dass meine Pakete rechtzeitig ankommen. Ja, F you. Ganz einfach. So. Gut. Ja, F you sagt auch, sagen auch bei der 31C3 die Leute, die dort ihre Vorträge halten, zum Beispiel Jacob Applebaum und Laura Potress, die haben nämlich auch mal ganz klar gezeigt oder gesagt und auch dargelegt, wo denn eben die NSA und GCHQ die Verschlüsselung angreifen und vor allem welche noch sicher sind. Und jau, genau, da wurde deutlich, dass immer noch PGP und GPG als sicher gelten. Generell wurde da eine Prämisse ausgegeben, ja. Freie Software mit starker Mathematik sind die besten Voraussetzungen. Ja, um sich eben da vor zu schützen, vor dieser ungerechtfertigten Spionage der Bürger. Also, das geht nach wie vor, so wie ich das auch schon des Öfteren gesagt habe. Schön, dass ich hier fast komplett bestätigt wurde, was ich immer hier gepredigt habe, das ganze Jahr über, ja. Chat-Jabber OTR-Protokoll. Absolut sicher, weil es mehrere Faktoren berücksichtigt. Das ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die relativ, die auch sicher ist, ja, also relativ sicher ist. Und dadurch, dass die Schlüssel permanent gewechselt werden, auch selbst wenn ein Schlüssel irgendwie kompromittiert ist, geklaut wurde, kann nur ein ganz kleiner Teil der Konversation entschlüsselt werden. Alle anderen Teile dieser Konversation sind schon wieder verschlüsseln mit einem anderen Schlüssel, der ebenfalls dann wieder geknackt werden muss. Da beißen sich GCHQ und NSA die Zähne aus. Das wurde hier ganz klar dargelegt, auch aus Auszügen der PRISM-Akten. Ja. Andy Müller-Magun hat es da auch hier in diesen PRISM-Akten da, oder der hat die irgendwie veröffentlicht, ja. Und laut Applebaum ist das eben dann eben zu entnehmen, welche Protokolle bei der NSA als nicht knackbar momentan eingestuft werden. Das heißt natürlich nicht, dass es immer sicher ist. Die NSA und die GCHQ arbeiten hier fieberhaft dran, auch dieses System zu unterminieren, aber bis jetzt noch nicht geschafft, ja. Und es wurde sogar gesagt, dass wenn diese Sachen in Verbindung, also zum Beispiel OTR-Jabber oder also XMPP oder eben GBG zusammen mit Tor eingesetzt werden, mit dem Anonymisierungsdienst, dann wäre das katastrophal, so die Spionagebehörde NSA. Interessant, ja. Also man kann da sagen, sicher, auch TrueCrypt, die letzte Version, die veröffentlicht wurde, gilt als unüberwindbar nach wie vor. Und das Entwicklerteam hat ja auch die Arbeit daran überraschend aufgegeben. Man vermutet weltweit eben da Druck der US-Regierung, der Geheimdienste auf die Entwickler von TrueCrypt, dass die eben ihr Produkt einstellen mussten. Darüber reden dürfen die natürlich nicht. Ist ja auch schon passiert. Ich erinnere da nur an an das Lava-Mail, ja, wo da ja auch bekannt wurde, dass eben hier Druck ausgeübt wurde von diesen ja, Unternehmen, Organisationen, ja. Die wurden übrigens auch im Laufe dieser Konferenz der 31C3 auch als kriminelle Vereinigungen genannt, NSA und Konsorten. Das sicherlich aus gutem Grund, aber schön zu hören, dass OTR und GBG nach wie vor sicher sind. Da weiß man zumindest mal, worauf man jetzt also kurzfristig, mittelfristig setzen kann. Für die Zukunft muss natürlich das Ganze immer weiterentwickelt werden. Und GBG ist da auch dabei, immer wieder Neues zu machen. Ja. Überhaupt das Thema des Jahres 2014. Und da es ja hier eine Web and Tech-Show Show ist, ja, möchte ich mal den Ukraine-Konflikt ausklammern, bis auf die Anmerkung, dass die Medien hier einen Super-GAU verursacht haben, mit ihrer einseitigen parteiischen Berichterstattung und mit der antirussischen Hetze, die in unseren Medien, die also die da gelaufen sind, unglaublich, da haben sie sich enttarnt, ja, wo der Einfluss denn sitzt, offenbar bei den Medien. Es ist mir vollkommen unverständlich, dass hier nicht neutraler berichtet wurde. Das war allerdings auch schon im Vorfeld, vor der Ukraine-Krise, da hat mich fast geschämt für unsere Medien, als diese unsägliche Hetzkampagne gegen die Olympischen Winterspiele in Sotschi gefahren wurde. Da war irgendwo schon klar, hoppla, was ist denn da los? Da stimmt doch was nicht. Und das hat sich ja dann auch fortgesetzt mit der ganzen Anti-Russland-Hetze, die ich also allerunterstes Niveau finde. Erschreckend, dass sowas immer noch möglich ist. Und das hat auch gezeigt, dass die Möglichkeit, die Presse frei agieren zu lassen, auch kein Garant dafür ist, dass man auch wirklich eine unparteiische, neutrale Presse hat. Ja, das wurde hier deutlich gezeigt. Umso schlimmer, dass man hier die Möglichkeit, die man immer noch hat, hoffentlich noch hat, für eine freie Presse hier so mit den Füßen getreten hat. Schande. Schande über unsere Medien. Das war also eine ganz, ganz, ganz, ganz schlimme Sache 2014. Aber trotzdem bleibt Thema des Jahres immer noch der Datenschutz, die NSA-Affäre, die Spionage-Affäre, der eben auch der GCHQ, der britische Geheimdienst, hier beteiligt ist. Auch da hat man gesehen, wie zerrissen das Vertrauensverhältnis zwischen der USA und auch Europa eben ist. Ja. Zerrissen deswegen, nicht weil man jetzt hier wirklich was dagegen unternommen hätte. Nein, man hat gar nichts dagegen unternommen. Und das ist genau das Schlimme. Es wurden ja sogar offizielle Meldungen herausgegeben, dass man dies oder das nicht weiter verfolge, ja, zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet also im Endeffekt, im Prinzip ist es klar gesagt worden, wenn wir das machen, dann machen uns die Amerikaner fertig und Deutschland wird großen Schaden erleiden, ja. Und wenn ich mir dann angucke, wie das denn mit Russland hier gegangen ist, kann ich mir das auch gut vorstellen, ja, dass das so wäre. Also die europäischen Staaten haben da noch nicht mal annähernd die Möglichkeiten, wie Russland sich einer wütend gewordenen USA entgegenzustellen wirtschaftlich, ja. Also das wäre eine Katastrophe. Und von daher war eben das traurige Motto, stillhalten und unsere Partnerschaft nicht gefährden zum Wohle, sonst können wir bald hier Rezession anmelden. Ja. Ganz, ganz schlimm, meiner Meinung nach, aber dass eben nichts effektiv getan wird, dass das Ganze, was danach kam, war bla bla. Man hat wieder private Firmen wie Google, wie andere US-Webdienste auch dann angegriffen, ja, verbal und denen versucht, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nichtsdestotrotz ist es, da tun mir die amerikanischen Firmen fast leid, ja, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass tatsächlich man hier 2014 gesehen hat, man kann nicht mehr guten Gewissens seine Daten einer US-amerikanischen Firma anvertrauen, weil es da ja Bestimmungen gibt, wie auch im Laufe des Skandals eben herauskam, dass die Firmen verpflichtet sind, das zählt für alle Firmen, die in den USA ansässig sind, mit der NSA zusammenzuarbeiten. Ja. Wer sich dagegen wehrt, der kann sogar eine hohe Haftstrafe bekommen. Und immer wieder kamen Der Hinweis darauf, ja, dass es in den USA für Geheimnisverrat auch noch die Todesstrafe geben kann. Ja. So massiv hat man hier Druck ausgeübt. Deswegen sind da noch einige Firmen in die Defensive gegangen. Also kein guter Rückblick eigentlich für das Jahr 2014, könnte man meinen, ja. Es gab natürlich ein paar Highlights, die auch gut waren, nur fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, sorry. Es hat halt mal wirklich alles überschattet. Ja. Es gab natürlich auch gute Sachen 2014, ja. Aber wie gesagt, die negativen Sachen, dieses Jahr im Vordergrund. Und ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mehr positive Sachen mal zu sehen bekommen, ja, das Datenschutzproblem, ich würde mal sagen fast die Spionagekrise in Europa wird weiterhin bestehen bleiben. Ja, gerade heute habe ich noch eine Meldung gelesen auf der Tagesschau.de Webseite, dass sogar eine Vertraute von Angela Merkel einen Trojaner einschleusen wollte, beziehungsweise es nicht glaubt, dass Absicht war oder nur aus Unachtsamkeit. Auf jeden Fall war es haarscharf und dann wäre auch das Kanzleramt schon wieder durch die NSA beziehungsweise GCHQ, je nachdem wer das gemacht hat, kompromittiert worden. Ja. Ziemlich schlimm, ziemlich arg. Ich hoffe für uns alle, dass das Jahr 2015 auch im Hinblick auf die Russland-Ukraine-Krise da sich deutlich bessert. Die letzten Entwicklungen waren nicht gerade sehr lassen einem nicht gerade sehr optimistisch in die Zukunft blicken, was diese Sache anbetrifft. Ja, hoffen wir, dass da es noch besser wird. Das wünsche ich jedenfalls allen Betroffenen für 2015 und natürlich und vor allem, ja, euch, den Zuhörern der Rios Wochensicht, ja, einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr 2015. Und ich habe natürlich auch für diese Folge was Passendes herausgesucht von South Park, ja, die ja auch alles so durch den Kakao ziehen, aber ohne Feuerwerk, ja, so ein Jahreswechsel, das geht ja gar nicht. Ich meine, hier ging es zwar drum in der Folge Feuerwerk für den Sommer, falls ihr euch wundert, ja, hat was, glaube ich, mit dem amerikanischen Unabhängigkeitstag zu tun. Aber ja, irgendwie Feuerwerk muss doch sein. Ja. Ich weiß, da gibt's eine Riesendiskussion und eigentlich bin ich ja eher der Typ, der sagt, ja, und alles so in die Luft schießen, ja. Umwelt und so weiter, aber irgendwie so das eine Laster, das konnte ich einfach nicht lassen, ja, so ein bisschen Feuerwerk, das muss sein, ja, schon ist es langweilig und ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ohne Feuerwerk ins neue Jahr gehen, nee, das geht schon mal gar nicht, ja. Nun denn, dann sind wir am Ende von der letzten Folge für dieses Jahr und wir hören uns wieder im neuen Jahr und ich darf schon mal ankündigen, dass fürs neue Jahr eine Änderung geben wird, denn es wird auch eine MP3-Version geben ab nächstes Jahr. Immer wieder wurde mal nämlich angefragt, ob man da nichts machen kann, ob es da nicht eine MP3-Version gibt, weil doch viele Leute Probleme haben mit ihren Apple-Geräten, das zu hören, weil ja da patentfreie Standards mit Füßen getreten werden. Ja. und eben Orbis deswegen nicht funktioniert. Deswegen jetzt zum ersten Mal, nein, nicht ganz zum ersten Mal, aber seit eben die Rios Wochensicht umgezogen ist, ja, auf einen neuen Server, auf archive.org, dort wird ja die Rios Wochensicht, die Dateien gehostet sozusagen, wird es dann eine MP3-Version davon geben. Und da hoffe ich dann, dass ich den Leuten damit entgegenkomme, die hier immer wieder angefragt haben. Mensch, gibt's das nicht auch so, dass ich's auch anhören kann? Ja, ja, das stimmt. Wichtig ist, dass man doch die Informationen auch hört, wenn es dann natürlich auch heißt, dass man so ein paar kleine sture Prinzipien aufgeben muss, ja, dann mach ich das doch, damit man auch was davon hat. Was soll man denn tun? Ja, so sieht's aus. Rio wird weich, ne? Ne, habt ihr gedacht, ja? Von wegen. Wartet mal ab 2015. Okay, Leute, dann, wie gesagt, habt ein frohes neues Jahr, guten Rutsch, kommt gut rüber, wenn ich mir so draußen die Straßen angucke, mit Rutschen dürft es wohl keine Probleme geben. Naja, und dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, nein, haltet die Ohren steif, ja, kleine grüne Antennen gibt es nachher beim Uncast. Und dann bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, hoffentlich. Tschüss!